أجمعين. ثم أما بعد، كنت أنت ليش تسافر على شو الدويت كنت في مخم فايتا بارك الله فيكم مت كتاب الجنائز فون دين بوخ ديس كيبيتس فون سبل السلام إكليرون فون بلوغ المرام. Und wie ich schon erzählt habe, ich übersetze nicht, sondern ich erkläre, dass es nicht wörtliche Übersetzung ist. Ach, barakallahu fikum, nutabih inshallah, fi kitab al-jana'izi min kitab al-salah, min subul al-salam al-musila ila bulugh al-maram. Wa nahnu nashrah al-kalam, yani la yani dhalik, anhu kalima kalima, wa bil-lugha al-almaniyya lama atakallam. أنا ما أتكلم كلمة كلمة ترجمة، وإنما أنا أشرح هذه الأمور، وبعض الأحيان يعني أقول بعض الأمور اللي قالها علماء آخرون غير الذي قاله المؤلف رحمه الله تعالى. الحديث 31 بعد 500، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى تضع. الحديث عند البخاري ومسلم. إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. الأمر ظاهر في وجوب القيام للجنازة إذا مرت بالمكلف. الأمر أولا ظاهر الوجوب إذا مرت الجنازة، وإن لم يقصد تشييعها، يعني حتى لو ما كانت مشيعة بس جنازة حملت إلى مكان كذا لما تراها تقوم. وظاهره كل جنازة، ظاهره كل جنازة سواء كانت جنازة مؤمن أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة يهودي مرت به وقال: أليست نفسا، أليست نفسا، نفسا منفوسة. وفي رواية عند الحاكم في المستدرك أنه قال صلى الله عليه وسلم: إنما قمنا للملائكة. وعند أحمد والحاكم: إنما نقوم إعظاما للذي يقبض النفوس. وفي لفظ ابن حبان: إعظاما لله ولا منافاة بين التعليلين. هذا الحديث مشهور. وفي رواية بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت به جنازة يهودي قال: آذاني ريحها فقمت، أذاه ريحة فقم. وقد عرض هذا الأمر بحديث علي رضوان الله عليه، والحديث عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قام للجنازة ثم قعد، قام ثم قعد. ما معنى؟ مو معنى قام وقعد، يعني أولا كان إذا مرت به الجنازة قام، ولكن فيما بعد ما عاد يقوم، إنما يبقى جالس، يبقى قاعد. لماذا؟ لأنه بارك الله فيكم علي بن أبي طالب رضوان الله عليه مر على قوم وقاموا لجنازة فقال لهم: لا تقوموا. فلذلك الحديث ناسخ للأمر بالقيام، الحديث ناسخ للأمر بالقيام. ما معنى ناسخ؟ أي صار المسألة، يعني النسخ بارك الله فيكم هو أن يأتي خطاب ويكون في خطاب قبله، فالخطاب الذي يأتي الجديد يعني يمحي الخطاب الأقدم منه، إما في جزئية وإما كلية. وبعض أهل العلم قالوا ليس نصا في النسخ، هذا مو منسخ، فلذلك قالوا من أنه قام ثم قعد، قالوا أي يفيد الأمر هنا الاستحباب، الاستحباب في القيام وليس الوجوب. بارك الله فيكم، البيهقي أو نعم النسائي كذلك ما روى هذا، إنما رواه أصحاب السنن والإمام أحمد والبزار والبيهقي، أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم للجنازة فمر به حبر من اليهود فقال: هكذا نفعل. فقال: جلسوا وخالفوهم. اليهود قال: نحن نفعل هذا. فقال: جلسوا أنتم وخالفوهم. طبعا اختلف في تصحيحه وتضعيفه، وبارك الله فيكم، اختلف أهل العلم في مسألة القيام بالجنازة حتى توضع في الأرض، يعني حتى توضع. فمنهم من قال أنه مستحب، ومنهم من قال أن الأمر منسوخ، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. حديث 531، حديث 531، أبو سعيد الخدري رضي الله عليه sagte, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte, wenn ihr Leichnamzug sieht, dann steht auf und sitzt nicht, bis die Leiche auf den Boden gesetzt worden ist, oder, das kann man verstehen, bestattet worden ist. Das wird auf dem Boden getan wird oder im Grab getan. Das Hadith ist bei Bukhari Muslim. Man kann aus dieser Überlieferung sagen, es ist Pflicht, dass man kann das sagen, es ist Pflicht, dass man aufsteht, wenn ein Trauer, wenn Leichnam Trauer, das heißt, wenn die Leute Leiche, wenn eine Leiche tragen und wenn sie vorbeikommen, dann musst du aufstehen, wenn man so das Hadith verstehen will. Und das ist nicht nur für die Muslime, sondern für die Muslime und Nicht-Muslime. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seinen Gefährten war und dann kam ein Leichnamzug von Totenzug von einem Juden. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stand auf. Da hat man ihm gesagt, wieso? Der hat gesagt, ja, das ist auch eine Seele, die Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat. Und in einer anderen Überlieferung, der Prophet sagte, der Geruch dieser Leiche hat mich gestört. Deshalb bin ich aufgestanden. Und in einer anderen bei Al-Hakim, in einer anderen Überlieferung bei Al-Hakim und Ahmed, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wir stehen auf für Allah subhanahu wa ta'ala, als Verehrung für Allah subhanahu wa ta'ala, weil er diese Seele, gegeben hat. Und weil er diese Seele auch weggenommen hat, subhanahu wa ta'ala. Diese Verpflichtung ist nicht so, wie man sofort denkt. Warum? Weil es ein Hadith gibt. Und das ist bei Imam Muslim von Ali ibn Abi Talib, dass Ali an Leute vorbeikam und diese Leute standen auf vor einem Leichnam. So, Ali ibn Abi Talib sagte ihm, sitz. Setz euch. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi ist aufgestanden, aber dann hat er sich gesessen. Das heißt, am Anfang an, der Prophet sallallahu alaihi wasallam stand auf, als die Leichnamzug vorbeikam. Aber später hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht mehr das gemacht, sondern der bleibt sitzen. Und da gibt es hier zwei Ansichten von den Gelehrten. Manche sagen, das heißt, stehen, aufstehen oder die Verpflichtung des Aufstehens ist somit durch die Überlieferung, was Ali betätigt hat, somit annulliert. Das heißt, man steht nicht auf, wenn Leichnamzug vorbeikommt. Die anderen Gelehrten sagen, nein, das ist nicht so, sondern das heißt, anstatt aufzustehen, kann man auch sitzen, und deshalb aufstehen ist eine empfehlenswerte Handlung geworden. Das heißt, die Gelehrten haben diese zwei Ansichten, barakallahu fikum, diesbezüglich. Es gibt natürlich bei Imam Ahmed und die Ashab al-Sunan und bei Al-Bazzar, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es gab einen Leichnamzug, das kam an ihm vorbei, der Prophet wollte aufstehen, und da gab es einen Rabbiner von den Juden, der hat gesagt, ja, wenn bei uns, wenn die Leiche, Leichnamzug vorbeikommt, dann stehen wir auf. Der Prophet sagte, dann sitzt und macht nicht wie sie. Dies ist umstritten bezüglich Barakallahu Fikum, der Authentität des Hadithes, ob das authentisch ist oder nicht. Aber auf jeden Fall, diese zwei Hauptansichten haben wir. Entweder ist das beliebt oder empfehlenswert aufzustehen, oder das ist Barakallahu Fikum überhaupt nicht, sondern das wurde annulliert oder das wurde aufgehoben. Und das heißt ein Nesach. Wallahu ta'ala ala alam, ein Nesach ist eher hier zu bestätigen. وعن أبي إسحاق أن عبد الله أن عبد الله ابن زيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة أخرجه أبو داود. بارك الله فيكم. عبد الله بن زيد رضي الله عليه كان في جنازة فلما أتي بهذا الميت أدخله من قبل رجلي القبر، يعني القبر هكذا، هذا الرأس والرجلين، فأدخلوه هكذا. وقال هذا من السنة، ولكن اختلف أهل العلم في هذا الأمر. فقالوا أنه يدخل الميت من قبل رجلي القبر، وهذا قول الشافعي وأحمد والهدوية. الثاني قالوا يسل من قبل رأسه، وهذا أحد قولي الشافعي. والثالث لأبي حنيفة أنه يسل من قبل القبلة معترضا، يعني دخلوا من قبل القبلة، هي القبلة يضعوها كذا معترض. والله تعالى أعلم. حتى إدخاله كله إن شاء الله، قال بعض أهل العلم قال كله حسن، كيف ما تدخله حسن. وهل يغطى القبر أم ما يغطى؟ بعض أهل العلم يقول يغطى القبر، وخاصة إذا كانت مرأة، بعضهم يقول ما لم يثبت في التغطية شيء، قالوا لم يثبت في التغطية شيء، والذي ثبت من حديث علي أو من غيره، والذي روي من حديث علي وغيره ما ثبت، والله تعالى على وعلم. بارك الله فيكم. حديث 533 von أبي إسحاق dass عبد الله بن زيد einen Verstorbenen in das Grab getan hat, aber von Seite der Beine des Grabes. Das wird, wenn du ein Grab hast, ja, und der Verstorbene wird seinen Kopf an einer Ecke haben und seine Beine an, oder Füße an der anderen Seite. Wenn man das, die Leiche ins Grab tut, dann nimmt man das von Seite der Füße des Grabes oder der Beine des Grabes, und dann tut man das nach innen seitens des Kopfes. Das bedeutet, man trägt das und man kommt mit dem Kopf von der Fußseite des Grabes und man nimmt das nach innen. Und er sagte, Abdullah ibn Zayd, das ist von As-Sunnah. Das ist so von der Religion, so ist das. Das hat Abu Dawud überliefert. Aber die Gelehrten haben drei Ansichten. Manche sagen, wie As-Shafi'iyya und oder Al-Shafi'i und Ahmed und Al-Hadawiyya, dass man das so macht wie das Hadith. Eine Überlieferung von Al-Shafi'i, barakallahu fikum, ist, dass man vom Kopf des Grabes den Verstorbenen ins Grab legt. Und eine Ansicht von Abu Hanifa, das ist, dass man der Verstorbene nimmt sozusagen und parallel zum Grab, und dann wird das von Seite des Grabes nach unten getan. Dass entweder Kopf des Verstorbenen von der Fußseite des Grabes runterlegen oder von Kopfseite mit Kopf erstmal oder seitlich in Richtung Qibla wird der Verstorbene im Grab getan. Manche Gelehrten sagen, alles ist gut und alles ist richtig. Und sie sagen, es gibt dafür auch Hadithe, Barakallahu fikum, wie Hadith Ibn Abbas, das ist bei Tirmidhi, man hat gesagt, das ist Hassan, dass man der Verstorbene von der Seite getan hat. Allah Ta'ala ala wa'ala. Es gibt auch noch etwas dazu, wenn man einen Verstorbenen im Grab tut, sollte man das Grab erstmal bedecken mit etwas. Bei manchen Gelehrten sagen, das gilt für Männer und Frauen, andere sagen, das gilt nur für Frauen, andere sagen, man braucht das nicht, weil die Hadithe, die hier vorkommen, nicht authentisch sind. Allah Ta'ala ala. Das ist nicht unbedingt, dass man das Grab bedeckt. Allah Ta'ala. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحديث صحيح في صحيح أبي داود. يعني لما يوضع في القبر بارك الله فيكم لما يوضع في القبر فيقال بسم الله وعلى ملة رسول الله. أما قوله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله فالحديث ضعيف. يعني لما يوضع في القبر يقال هذا. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. حديث 433 ابن عمر erzählte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ihr eure Verstorbene bestattet, das wird ins Grab legt, dann sagt Bismillah wa ala millati Rasulillah, im Namen Allahs und auf der Religion vom Propheten oder nach der Religion vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist bei Ahmed, Abu Dawud al-Nasa'i und das ist sahih. Das wird, wenn man den Verstorbenen im Grab legt, dann sollte man dieses Bittgebet sagen. Und manche haben überliefert, oder es gibt eine Überlieferung bei Al-Hakim al-Bayhaqi, dass man gesagt hat, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, das heißt, wir haben euch von der Erde erschaffen und wir werden euch in die Erde zurückbringen und wir werden euch von der Erde wieder auferwecken. Im Namen Allahs, Bismillah, wa fi sabilillah, und für die Sache Allah subhanahu wa ta'ala, wa ala millati Rasulillah, und nach der Religion vom Propheten. Diese Überlieferung ist schwach. Deshalb, wenn man den Verstorbenen tut, dann sagt man Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah, und tut man den Verstorbenen im Grab. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم وزاد ابن ماجه 534 من حديث أم سلمة في الإثم أي كسر عظم الميت ككسره حيا في الإثم ككسره حيا والحديثان دليلان على وجوب أو الروايتان دليلان على وجوب على وجوب احترام الميت كما أنك تحترم الحي كذلك تحترم الميت عفوا. وورد الحديث أن الميت يتألم كتألم الحي فلذلك يعامل معاملة كأنه حي ما يعامل فقط لأنه ميت خلاص يفعل معه كل شيء كسر عظم الميت ككسره حيا يعني إذا أذيت الميت وهو ميت كأنك أذيته حي فتعامله معاملة الحي وهذا فيه إكرام الميت بعد موته وليس معاملته كأنه خلاص صار تراب ولا صار حجر. بارك الله فيكم. حديث 534 عائشة رضي الله عليها sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, كسر عظم الميت, das bedeutet brechen. Nein, 534 ist das. 534. Aisha radhiyallahu anha sagte, Brechen eines Knochens von einem Verstorbenen ist wie Brechen eines Lebendigen. Das ist Knochens eines Lebendigen. Und von Salama, das ist bei Abu Dawud. Und bei Ibn Majah, fil Ism. Salama sagte fil Ism. Das wird in der Sünde. Das wird, wenn du den Verstorbenen verletzt oder wenn du seinen Knochen brichst, das ist, als ob du ihn auch so im Leben behandelt hast. Und in diesem Hadith ist der Beweis, dass man den Verstorbenen so behandelt, als ob der Verstorbene noch am Leben wäre. Also, als ob der Verstorbene so wie im Leben, barakallahu fikum, behandelt. Wenn du darfst nicht im Leben eine Person die Knochen brechen und du darfst auch die Person nicht schlecht behandeln oder verletzen und du darfst diese Person, auch wenn diese Person stirbt, auch nicht verletzen oder Knochen brechen oder Schlechtes tun. Und das ist auch Barakallahu fikum der Beweis, dass wir den Verstorbenen ehren, indem wir den Verstorbenen auch ehren. Und es kann auch durch Hadithe oder ein Hadith bewiesen können, dass der Verstorbene auch noch Gefühl hat. Aber nicht unser Gefühl jetzt, wie wir am Leben sind, ja? Wallahu a'lam. 532 وعن سعد بن أبي وقاص قال إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رواه مسلم. هذا بارك الله فيكم الحديث فيه اللحد. قيل لسعد ألا نتخذ لك شيئا كأنه الصندوق من الخشب، يعني نتعمل لك صندوق من خشب ونضعك في القبر؟ قال لا، الحد لي لحدة. ما هو اللحد؟ اللحد، شوف يا أخي، القبر إذا كان هكذا هذا طرف القبلة، شوف القبلة، هذا الطرف يعمق فيه، هنا يعمق فيه ويوضع الميت فيه، ثم يوضع على طرفه لبن ويوضع التراب، هذا يسمى اللحد. أما الشق، هذا القبر ما يجعل في طرف القبلة شيء، وإنما يوضع الميت مباشرة داخل. عندنا نوعان، إما اللحد وإما الشق، فيجوز الاثنان، يجوز هذا وهذا في ديننا، ولكن اللحد أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لحد له. والله تعالى على وأعلم. بارك الله فيكم. سعد بن أبي وقاص ساكت. Macht für mich ein Grab Nische. Macht für mich ein Grab Nische und tut die Erdsteine, die aus Lehm sind, die Lehmsteine, tut das auch davor. Wie man das mit dem Propheten Muhammad s.a.w. gemacht hat. Das ist bei Muslimen. Wir haben zwei Arten von Gräbern im Islam. Entweder, dass man, eine, passt auf, dass man im Grab, in der Seite von Qibla, dass man eine Nische macht und der Verstorbene, die Leiche kommt in diese Nische und dann tut man von diesen Lehmsteinen, aus Lehm sind das, nicht aus Zement und so weiter, aus Lehm, da macht man eine Wand. Das wird der Verstorbene ist dann in diese Nische rein. Dies heißt Lahd. Oder wir haben Wahlgrab. Das wird nur Loch. Da macht man ein Loch und der Verstorbene kommt rein. Beide Arten sind im Islam in Ordnung, aber besser ist diese Nische, weil der Prophet Muhammad s.a.w. für ihn nicht gemacht worden ist, als er verstarb. Salawatullahi wa salamu. وللبيهقي عن جابر نحوه أو نحوه وزاد ورفع قبره على الأرض قدر شبر وصححه ابن حبان. البيهقي روى عن جابر مثل هذا وزاد ورفع قبره على الأرض قدر شبر، ما يرفع القبر أكثر. بارك الله فيكم. هذا أيضا فيه مسألة أنه ما يجوز يا أخوة أن تكون القبور عالية وأن يبنى على القبور، وهذا سيأتي فيما بعد إن شاء الله. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أكثر من شبر عن الأرض. البيهقي hat auch das gleiche überliefert. البيهقي hat das gleiche überliefert. Von Jabir رضوان الله عليه. Und aber er hat dazu noch geführt. Und das Grab war nicht mehr als eine Handbreite höher als die Erde. Als man Grab geschlossen hat, zugeschlossen hat, dann war der Boden nicht mehr eine Handbreite höher als der Boden. Und das ist bei Ibn Hibban. Das ist Barakallahu Fikum, man darf nicht die Gräber hoch machen, wie manche Leute, die machen das sehr hoch und so weiter, sondern das bleibt so ungefähr. Das wird Handbreite hoch. Am Anfang an vielleicht ist das höher, aber wenn der Regen kommt in diesen Ländern wie hier jetzt, dann geht es nach unten. Deshalb man lässt das nur Handbreite, nicht mehr. Nicht mehr. Wenn das auch gleich, der Boden ist kein Problem, aber nicht mehr als Handbreite hoch. Und das kommen wir nachher zu diesem Thema. ولمسلم عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر، يجسس وأن يقعد على القبر، ما يجوز. بارك الله فيكم. أو بين مسلم der Prophet محمد صلى الله عليه وسلم hat verboten dass man das Grab dass man aufs Grab baut oder dass man das Grab sozusagen zementiert, oder so sagte man, etwas drauf bringt, eine Fläche, und dass man das richtig so macht wie putzen, ja, das darf man nicht, und dass man auf Grab sitzt, das darf man auch nicht. Wo der Nabi sallallahu alaihi wasallam nahe an أن تتخذ القبور مساجد وأن يكون عليها السرج، وكذلك بارك الله فيكم أنها تكون عالية، هذا كله منهي عنه. وعلي رضوان الله عليه بعث أبي الهياج فقال لو أبعثك بما بعثني النبي صلى الله عليه وسلم، أبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. يعني بعثوا بذلك، لا تخلي قبر إلا تطمس، إذا كان عفوا تمثال إلا تطمس، وإذا كان قبر إلا تسويه. فذلك ما يجوز بارك الله فيكم العمارة على القبور وتزيين القبور مثل هذه الأمور كلها ما تجوز. يعني هذا الذي نجده اليوم، لا حول ولا قوة، شفتوا هذا اللي عاملنا نحن عندنا بالقبر، حاطط بلاطات، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا كله ما يجوز، كله ما يجوز. أمر ثاني، قبرين فوق بعض، هذه مسألة أخرى. بارك الله فيكم. Der Prophet محمد صلى الله عليه وسلم hat auch verboten dass man die Gräber bebaut, dass man das Grab baut oder dass man Lichter neben den Gräbern hat oder zum Beispiel Kerzen und so weiter. Und man darf nicht die Gräber zu Niederwerfungsplätze nehmen. Und das ist klar, die Hadithe sind klar. Ali ibn Abi Talib hat Abu al-Hayyaj al-Asadi gesagt, ich werde dich beauftragen, wie der Prophet Muhammad s.a.w. mich beauftragt hat. Er hat mir gesagt, wenn ein Grab höher als ein Handbreite ist, dann mach das nur Handbreite, nicht höher. Lass das nicht höher. Und wenn du eine Statue findest, dann sollst du das zerstören. Von Menschen, von Tieren. Und so ist das in unserer Region klar. Ich meine, man darf nicht die Gräber zu Museum machen, wie manche das heute machen, oder die bauen auf Grab 7 Etagen und 8 Etagen. Woher? Oder manche, die machen so Fliesen auf das Grab, andere, die holen Zement und die machen das alles da umdrum und dann oben und die schreiben und sowas. Alles ist eigentlich verboten. Man darf nicht auf Gräber schreiben. Es gibt klare Beweise, aber möchte Allah uns bewahren. وعن عامر بن ربيعة 537 وعن عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعود وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم رواه الدارقطني وهو حسن بارك الله فيكم. المسلم إذا من السنة أنه إذا دفن أحد الناس أن يأخذ ثلاث حثيات ويرميها. وأخرج البزار وزاد بعد قوله ثلاث حثيات قال وهو قائم عند رأسه Barakallahu fikum. 537 Amir ibn Rabi'a sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu Leichnam Gebet verrichtet hat für Uthman ibn Mad'un und dann kam der Prophet Muhammad sallallahu zu seinem Grab. Der hat drei handvolle Erde genommen und der hat das, während er im Stehen war, der hat das in Grab Barakallahu fikum geworfen. Das bedeutet, die Sunna ist, wenn man den Verstorbenen im Grab schon gelegt hat, dann sollte man, drei Handmengen Erde nehmen und dann ins Grab werfen. Weil der Prophet Muhammad dann das gemacht hat. Salawatullahi wa sallam. 538 وعن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل رواه أبو داود وصححه الحاكم وفي صحيح أبي داود بارك الله فيكم. هذا الحديث فيه دلالة على أو دلالة على انتفاع الميت باستغفار الحي له. يعني إذا استغفرت للميت إن شاء الله ينتفع بهذا الاستغفار. والميت بارك الله فيكم إذا تولى عنه أصحابه يسمع قرع نعالهم، فإذا انصرفوا الناس أتاه ملكان يقال المنكر والنكير، فيسألانه من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي أتاكم؟ فبارك الله فيكم. هذا السؤال في القبر خاص بأمة الإسلام، خاص فقط بالمسلمين، يعني اللي كان مسلم. طيب بس أتت أحاديث بغير ذلك، فهذا يفهم منه أنه ذلك الإنسان الفاجر أو المنافق اللي كان يقول أنه مسلم. لماذا؟ قال أهل العلم لي لأن الأمم الأخرى كان الأنبياء يأتوها فإذا ما آمنوا عوقبوا. أما ابن القيم رحمه الله تعالى فيقول أن المسألة عامة للمسلم ولغير المسلم. والله هو الدليل، ثبت أنه يسأل حتى الكافر. يعني إذا كان الكافر في إقبال من الآخرة واستبار الدنيا فإنه يأتيه كذا وكذا وكذا، فكله موجود وأنه سيسأل في قبره من والكافر يقال له من ربك؟ ما دينك؟ يقول ها ها ها ها. الله أعلم. بارك الله فيكم. 538 عثمان رضوان الله عليه sagte, nachdem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen Verstorbenen bestattet hat, stand der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor dem Grab und er sagte den Leuten: Bittet Allah um Verzeihung für euren Bruder und bittet für ihn, dass er befestigt wird im Grab, weil er gefragt wird, weil er jetzt befragt wird. Das ist bei Abu Dawud und Al-Hakim hat gesagt, sahih. Das ist barakallahu fikum klar erstmal. Wenn ein Verstorbener bestattet wird und die Leute gehen weg, dann hört der Verstorbene ihre Schritte. Und er sagt, wohin? Wieso lässt ihr mich allein? Und dann kommen zu ihm zwei Engel. Die heißen Al-Munkar und Nakir. Und sie lassen ihn sitzen und dann stellen sie ihm drei Fragen. Wer ist dein Gott? Was war deine Religion? Und was sagst du zu dem Mann, der zu euch gekommen ist? Mein Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Mu'min natürlich, wenn Allah ihn befestigt, dann antwortet er richtig. Und in diesem Hadith auch, barakallahu fikum, gibt es den Beweis, dass wenn man für den Verstorbenen Bittgebet macht, dass Allah ihn verzeiht, inshallah, dieses Bittgebet kann angenommen werden. Du kannst Bittgebet für einen Verstorbenen machen. Bittgebet. Nicht Koran lesen, sondern barakallahu fikum Bittgebet. Und dazu hier, manche Gelehrten sagen, Befragung im Grab ist nur für die Muslime. Befragung im Grab ist nur für die Muslime. Weil sagen die anderen Nationen, als sie nicht angenommen haben, was die Propheten ihnen gesagt haben, wurden sie sofort bestraft im Leben. Aber in unserer Nation, der Prophet sagte, oh Allah, mein Bittgebet, was du annimmst, ist das Schafa'a für meine Nation, deshalb werden sie auch in ihren Gräbern geprüft. Ibn Qayyim sagte, nein, das ist nicht für alle, das ist nicht nur für die Muslime, sondern für alle. Eigentlich die Hadithe sind eher für die Ansicht von Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala. Allahu a'lam. وعن ضمرة ابن حبيب أحد التابعين قال كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد رواه سعيد منصور موقوفا وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا ولكنه ضعيف والصحيح أن هذا التلقين لا دليل عليه ما في دليل يا أخوة لأن الأحاديث التي ثبتت بذلك كلها ضعيفة ما هو التلقين اللي هو بعد ما يدفن الميت يقف واحد على رأس القبر يقول له يا فلان اذكر العهد الذي كنت عليه في الدنيا وكذا بعض العلم بنى على هذا القول بنى على هذا القول فقال لا بأس به ولكن إذا كان هذا القول صحيح أما هذا القول ضعيف ولم يثبت فيه حديث فذلك الأصل ما يفعل والله تعالى أعلم بارك الله فيكم حديث 439 ضمرة ابن حبيب das ist von تابعين sagte sie haben das gemocht oder sie haben das als gut empfunden wenn das Grab zugeschlossen war und die Leute gehen weg, dass bei dem Grab gesagt wird, oh Person so und so, sag La ilaha illallah dreimal, oh Person so und so, sag mein Herr ist Allah, meine Religion ist der Islam und mein Prophet ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'id ibn Mansur hat das überliefert und At-Tabarani hat sowas überliefert von Abi Umam. Aber, barakallahu fikum, das ist daif. Das ist daif, das ist schwach. Das ist schwach. Und es gibt keinen Beweis, dass man sowas macht. Das nennt man At-Talqin, nach dem Bestatten. Was macht man? Das gibt es nicht auch in allen Ländern. In manchen Ländern gibt es heutzutage. Wenn man das Grab zugeschlossen hat, dann bleibt eine Person, sagt ja, Person so und so, der Sohn von dieser Frau. Erinnere dich an daran, was du in dieser Dunya gehabt hast. Allah ist dein Herr, Paradies ist wahr und so weiter. Das eigentlich, Barakallahu fikum, ist nicht von der Sunna und es gibt keinen Beweis dafür. Und wenn man sagt, ja, das wäre von einem Tabi'i, auch das genügt nicht, weil das nicht als Beweis bestätigt werden kann. Allah Ta'ala, ala wa ala. وعن بريدة ابن الحصيب الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم زاد الترمذي فإنها تذكر الآخرة 541 الآن هذا 541 وزاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود وتزهد في الدنيا ولكن الحديث عند ابن ماجه ضعيف تزاهد في الدنيا ضعيف ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور أول شيء كان في نهي عن زيارة القبور قال النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها هذا لا يعني الوجوب لا يعني الوجوب يعني يجوز زيارة القبور يجوز زيارة القبور بارك الله فيكم وهذا من باب الندب أول شيء الجواز أو الندب لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تذكركم الآخرة إذن الذي يريد أن يزور القبر يزور القبر من أجل تذكر الآخرة وليس من أجل الذبح عندها أو الدعاء عندها أو لغير ذلك طبعا الدعاء لنفسه أو لغيره إنما للميت لا بأس لأنه يقال السلام عليكم ديار قوم المؤمنين ورحمة الله وبركاته أنتم يرحم الله المتقدمين منكم منا والمتأخرين وإن إن شاء الله بكم لاحقون في دعاء لزيارة القبور ولكن بارك الله فيكم الزيارة هنا قال بعض أهل العلم قال فقط للرجال وقال بعض أهل العلم قال فقط قال للنساء والرجال ولكن المرأة ما تكون زوارة ما تكون تفعل ذلك دائما والله أعلم فالبريدة ابن الحصيب حديث فنفندت فطسي فالبريدة ابن الحصيب رضوان الله عليه sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ich habe euch verboten Gräber zu besuchen besucht Gräber früher habe ich euch verboten die Gräber zu besuchen aber jetzt besucht die Gräber Das ist bei Muslim. Bei At-Tirmidhi, فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةِ Besuchen von Gräbern erinnert euch an Al-Akhira, an die Stunde oder an Jenseits. 541, Ibn Majah hat weiter überliefert diesbezüglich von Ibn Mas'ud, Und das macht euch enthaltsam in dieser Dunya, in diesseits. Durch Besuchen von Gräbern wirst du enthaltsam in diesseits. Aber diese Überlieferung von Ibn Majah ist schwach. Diese Version ist schwach. Aber bei Muslim, bei Tirmidhi ist sahih. Das heißt, man besucht die Gräber. Pass auf, früher, der Prophet ﷺ sagte so, früher habe ich euch verboten, die Gräber zu besuchen. Jetzt könnt ihr das machen. Jetzt könnt ihr das machen. Das heißt, man darf die Gräber besuchen oder ist es empfehlenswert, Gräber zu besuchen. Aber um an die Stunde zu denken, um sich zu erinnern, dass wir sterben werden. Tuzakir al-Maut wal-Akhir. Man besucht die Gräber nicht um dort zu schlachten, nicht um dort zu schlachten und nicht um dort Koran zu lesen oder zu beten, sondern man besucht die Gräber, um sozusagen darum, dass man sich an Al-Akhira erinnert, an Tod erinnert, dass wir sterben. Und man geht dahin, da sagt man Assalamu alaikum, Ahl al-Diyar, min al-Muslimin al-Mu'minin, Friede sei mit euch, Leute von Muslimin, von Mu'minin. Yarhamullahu al-mutaqaddimina minna والمتأخرين. فقال الله سبحانه وتعالى دي schon verstorben sind und die später sterben werden Barmherzigkeit schenken. Und wir werden inshallah, wir werden inshallah euch folgen, dass wir werden sterben auch. So kann man sagen, Barakallahu fikum. Ist dieser Gräberbesuch, ist es nur für die Männer? Manche Gelehrten sagen ja. Andere sagten nein. Für Männer und Frauen. 542. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. اخرجه الترمذي, اخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. والصحيح بارك الله فيكم ان بعض اهل العلم صح حسن, ولكن حسنه بلفظ لعن زوارات القبور, قالوا زائرات ضعيفه وزوارات هي الصحيحه. وإذا كان حتى زائرات, قال بعض أهل العلم إنما هذا للكراهة لقلة صبر النساء وكثرة جزعهن. عائشة رضي الله عليها أتت قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر, وعائشة رضي الله عليها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أقول يا رسول الله إذا زرت القبور. طب إذا زرت, قالت القبور كيف أقول؟ لو كانت زيارة القبور للنساء لا تجوز لقال لها أنت ما يجوز لك أن تزوري القبر. قال بعض العلماء هو قال من باب التعليم أنه تعلم ماذا تقول. طيب, ولكن كان الأولى أن يبين لها. على كل, وروي أن فاطمة كانت تزور قبر حمزة رضي الله عليه, ولكن حديث مرسل. فالصحيح والله تعالى على أعلم, اختلف أهل العلم في زيارة النساء للقبور. منهم من قال حرام مطلقة, منهم من قال جائز مطلقة, منهم من قال مكروه, ومنهم من قال المرأة تزور القبر وهي خمس أقوال. منهم من قال أن المرأة تزور ولكن ما تكون زوارة, يعني شلون ما تكون زوارة؟ أنه ما تعتاد على هذا. وأما إذا كان مع الزيارة شقل الجيوب أو فعل شيء من الشرك فهذا لا يجوز مطلقا, والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. حديث فون دزوان فتصش أبو هريرة رضي الله عليه زاكته لبكوفية محمد صلى الله عليه وسلم فدمته بفخاون دي غيبة بزوخن. Das bei Tirmidhi und bin Hibban. Manche Gelehrten sagen, das ist Hassan. Das wird diese Überlieferung ist Hassan. Hassan, das ist nicht sahih, sondern das ist gut. Aber nicht sozusagen sahih, nicht stark. Andere Gelehrten sagen, das ist da'if bezüglich Zairat. Die sagen, das richtige Wort ist Zawarat. Zawarat. Die Gelehrten, die sagen, ja, das ist okay, wenn das auch Hassan ist. Das ist, da sagen sie, das ist eine Art Unbeliebtheit und nicht verboten. Und die Gelehrten des Islam haben verschiedene Meinungen oder Ansichten zu diesem Thema, ob die Frauen die Gräber besuchen dürfen. Manche sagen, die Frauen dürfen überhaupt nicht die Gräber besuchen, und die sagen, ja, weil die Frauen dort was tun werden, die werden weinen, schreien und heulen und vielleicht auch was anderes tun, was nicht gut ist, deshalb überhaupt nicht. Andere Gelehrten sagen, die Frauen dürfen überhaupt die Gräber besuchen, wie sie wollen. Andere sagen, dass die Frauen die Gräber nicht besuchen dürften und dann besuchen dürfen, das ist mansuch, deshalb die dürfen, aber unter Bedingungen, dass sie nicht zuständig, nicht ständig das machen und nicht immer. Und manche sagen, die Frauen sozusagen sind wie die Männer bezüglich Besuchen vom Gräber. Also es gibt ein Verbot, es gibt ein Erlaubnis, es gibt wie die Männer und es gibt Barakallahu fikum dieser mit Bedingung. Aber dass Frauen oder Männer Gräber besuchen und dort schlachten oder beten und so weiter, das ist für beide dann verboten. Also aufpassen. Der Beweis ist, dass wir Frauen auch Gräber besuchen können, dürfen. Aisha radhiyallahu anha hat das Grab von ihrem Bruder besucht. Und Aisha radhiyallahu anha fragte den Propheten, O Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wenn ich die Gräber besuche, was soll ich sagen? Der Prophet sagte, sag, Assalamu alaikum, au ala ahli diyari, min al-Muslimin al-Muslimin, yarhamullah al-Mutaqaddimina minna, wal-Mutaakhirin, wa inna insha'Allah bikum lahiqun. Er sagte ihr doch, was sie zu sagen hat. Wenn sie das nicht dürfte, wieso sagte er, ja, du kannst das sagen? Ja, weil manche Gelehrten sagen, ja, der hat ihr das gesagt als belehren oder beibringen. Der wollte ihr das beibringen. Dann die anderen das sagen. Ja, aber der sollte eher sagen, du darfst nicht die Gräber besuchen, wenn das verboten wäre. Und dazu noch, es gibt eine schwache Überlieferung, dass Fatima, barakallahu fikum, Hamza, das Grab von Hamza besucht hat. Aber Allah alam, das sind schwache Hadithe. والحديث الأخير لليوم 543 ولا خلينا هنا لا خلاص يكفي نقف هنا إن شاء الله شر زميلي هذا الملكين هذا شلون يتكلم هذا الميت لما يجي ملكين شلون يتكلم الميت سبحان الله يعني هو في القبر عليه تراب وكفن يعني هو يكون في عالم اخر يسمى عالم البرزخ ففي البرزخ الامور تختلف عنا نحن شلون تتكلم الشجره شلون تكلمت الشجره شلون تكلم الحجر فهذا امر يختلف عن وضعنا ده بقول اشتلت انا في حاجه ها عنده يتكلم الهندي خطب بلاستيك ايه الهندي شلون تكلم؟ الهندي تكلم. شلون تقعد نايم انت تتكلم؟ تبغوا بارك الله فيكم. في فردن دي فشتوربنن ام كراب ريدن. يا ده سنت اندري بدين رامس بديمونن. weil wenn man im Grab ist, dann ist man in einem anderen Leben, nicht wie unser Leben. Und jetzt in unser Leben. Wir wissen, dass ein Baum gesprochen hat, dass als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rede gehalten hat, der Baum hat gesprochen und Stein spricht und die Brüder sagen Handy auch spricht. Das bedeutet, das sind andere Rahmenbedingungen als das normale Leben und das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Warte mal ab, wenn du stirbst, dann weißt du. Wenn du tot حتى قراءة الفاتحة بدعة قراءة الفاتحة على الأموات أو في الزواج أو في البيع والشراء كلها من البدع darf man Fatiha lesen für Verstorbene Fatiha lesen für Verstorbene oder bei Heirat Fatiha lesen für Verstorbene oder bei Heirat oder bei Verträgen das ist alles Barakallahu fikum von بدعة نعم كسر عظم الميت إذا كان مش مسلم برضه حرام إذا كان في معركة كسره حرام عموما للميت أو ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمثيل بالموتى إلا طبعا الفتاوى اللي الآن موجودة بالنسبة للطلبة الطب مثلا في التشريح وهذه المسائل أو في نقل الأعضاء فهذا فيه أمور أخرى يعني وفي بحث طويل جدا بارك الله فيك بودا زاك ist das bezüglich al-mayyit verstorbene für Muslime und für Nicht-Muslime auch das gleiche bezüglich Knochen brechen, was man gesagt hat, oder verletzen oder schlecht behandeln. Das gilt für Muslime und Nicht-Muslime. Außer jetzt, was ist mit Transplantationen oder zum Beispiel Präparieren, wenn man jetzt Präparierkurs hat für Medizinstudenten oder dass man eine Krankheit sucht, Autopsie, das ist was anderes, weil das ausgenommen wird. Und du behandelst auch den Verstorbenen noch, wie als ob du ihn behandelst als Lebendiger, nicht als Verstorbener. Wallah ta'ala ala wa'ala. Na. Platin vor dem Kabr? Ja. وبعدين يحطوا الميتين كلهم في غرفة. يحطوا الميت وبعدين يديروا طرفة تاع سيمنت يعني. الأصل لا. الأصل لا. الأصل إنه يوضع تراب، ولكن في بعض الناس لأنه ما في عندهم مكان للمقابر فصاروا يعملوا القبر مثل غرفة ويضعوا فيها دائما. بعدين صفت طابوق او بلوك كان بيجات بيجات ويخلي الميت بطله وبعدين يغطيه بالحجر لا حجر وليفه بالطين وبعدين ال الاصل انه توضع بس ما تليس ولا تعمل شيء وانا ما تحطه طبعا تعمله لحد لا لا لا لا ما يسمونه سيمين شك لا في يسمونه حتى كيخليهم على في المسجد يعني برا كيما شي واحد ياخذوا ثلاثه يعني تاع سيمين والله الاصل لا الاصل لا ولكن الله اعلم يعني ما في الا شيء واضح في هذه في مثل لو واحد حط خشبه فوق القبر او كذا ما في شيء واضح فيها ولكن الافضل يبقى الانسان على السنه وحتى من باب انه الارض تاكل جسم الانسان افضل انه يكون على السنه يكون مخلوط بالتراب افضل والله اعلم فان شاء الله بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا من الله سبحانه وتعالى فمش اني من والحمد لله رب العالمين صلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سنين كثيره سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يجوز انه تدفن ثلاثه واربعه في قبر واحد معلش اتكلم معلش تبغى شويستن ام انترنت ان شاء الله ايش كومي ان سو ان غير 45 مينوت دي ادمن كان بلايفن او دني ادمين اوكي ده انف هو نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا ثم أما بعد wir fangen inshallah mit den Fragen an und wir haben, sehe ich, nicht so viele Fragen heute. Inshallah, dass wir nicht lange machen. Ich wollte wissen, ob es einen bestimmten Grund hat, wieso man im Islam in zwei Tücher gewickelt wird. Wenn man stirbt und nicht im Sarg, hat es einen Grund. Ja, das hat einen Grund in unserer Region, dass man von Tüchern oder nicht in zwei Tüchern, sondern das kann ein Tuch sein und dann können drei sein, das können zwei sein, das können auch fünf sein. Das hat damit zu tun, dass wir gewickelt werden mit diesen weißen Tüchern. Man kann auch andere Farbe nehmen, man kann auch andere Farbe als weiß nehmen, aber besser ist weiß zu nehmen. Der Grund ist, dass der Prophet Muhammad uns so beigebracht hat. Und mit dem Sarg, wir haben keinen Sarg, weil das man nicht braucht, weil der Mensch von der Erde sozusagen das Material von den Menschen ist normalerweise von der Erde und wenn man auch das in der Erde tut und zurückbringt, dann ist das von der Erde. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Minha khalaqnakum. Wir haben euch von aus dieser Erde erschaffen. Wa fiha nu'idukum. Und wir werden euch in diese Erde zurückbringen. Wa minha khalaqnakum. Wa fiha nu'idukum. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Das bedeutet, und wir werden euch aus dieser Erde wieder auferwecken. Und von hier machen wir das mit diesen Tüchern, weil der Prophet Muhammad sallam uns beigebracht hat. Man sagt auch, es gibt eine Weisheit dafür. Man sagt, es gibt eine Weisheit dafür. Und die Weisheit ist, barakallahu fikum, dass man, die Weisheit ist, dass man so geboren ist, dass man nackt war. Und da hat man sich bedeckt. Und wenn man auch in Grab kommt, dann bleibt man nur in dieser Bedeckung. Allah ta'ala ala. Aber der Grund ist, in unserer Religion, wenn wir nach Grund fragen, dann beantworten wir immer mit Beweis. Und der Beweis ist, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns das beigebracht. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Ja, die nächste Frage, inshallah. Wenn man im Grab die Fragen gestellt kriegt und man sie richtig beantwortet, wird man da auch bestraft im Grab oder weiß man es nicht, bis der jüngste Tag kommt? Das hängt davon ab. Das hängt davon ab, ob die Person, ob der Muslim jetzt diese Fragen beantwortet, ob der Muslim jetzt eigentlich im Hadith Barakallahu fikum steht, wenn der Muslim diese Fragen beantwortet, dann wird mit ihm nicht mehr passieren. So ist das im Hadith, aber das muss man natürlich richtig erklären, detailliert. Ihm wird nichts Schlechtes oder er wird nicht gepeinigt im Grab, wenn diese Person auch keine Sünden begangen hat, die im Grab bestraft werden eigentlich. Wir glauben, dass im Grab entweder oder dass das Grab entweder zu einem Loch von den Löchern der Hölle wird oder ein Paradiesgarten, Barakallahu fikum, oder zu einem Paradiesgarten wird das Grab. Und das entscheidet Allah subhanahu wa ta'ala. Das entscheidet Allah subhanahu wa ta'ala, wie das sein wird. Es kann sein, dass man im Grab gepeinigt wird, es kann sein nicht. Aber wenn man richtig gläubiger ist, dann wird man nicht gepeinigt im Grab, wenn man Gutes getan hat. Aber wenn man schlechte Taten begangen hat, dann kann das heißen, dass man im Grab gepeinigt wird. Wenn man jetzt stirbt und dann in einem Land der Ungläubigen begraben wird, weil man finanziell nicht imstande ist, den daheim Geschiedenen in einem muslimischen Land zu transportieren und ihn auf islamische Weise zu begraben. Darf man den eigentlich, wenn man irgendwann mal, wenn man wieder Geld hat, das Grab mit dem Toten rausheben und ihn woanders zu begraben? Ich weiß, man sollte in einem islamischen Land, aber würde mich einfach interessieren. Eigentlich diese Sache, dass man sagt, man sollte in einem islamischen Land begraben werden oder bestattet werden, diese Ansicht ist richtig, wenn es die Möglichkeit nicht gibt, in einem nicht-islamischen Land begraben zu werden. Das heißt, wenn du diese Möglichkeit nicht hast, dass du in deinem Land, wo du lebst, auch wenn die nicht Muslime sind, wenn du nicht die Möglichkeit bekommst, dass du nach dem islamischen Rechten oder nach dem islamischen, sage ich jetzt, Rahmenbedingungen bestattet wirst, dann kannst du überführen. Aber eigentlich, Barakallahu fikum, man sollte an dem Platz begraben werden, an dem man gestorben ist. Und bist du hier gestorben, dann kommst du hier ins Grab. Weil diese Überführung von Verstorbenen, diese Überführung, Barakallahu fikum, von den Verstorbenen, ist, Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan, ist eigentlich gegen die Sunna. Warum gegen die Sunna? Weil man so schnell wie möglich die Verstorbenen begraben sollte. Und wenn man aber wartet, eine Woche und zwei Wochen und drei Wochen, dann ist das gegen die Sunna, erstens. Zweitens, die Sahaba, die damals gestorben waren, man hat nicht gesagt, ja, wir nehmen sie mit, sondern man hat sie bestattet, wo sie waren. Zum Beispiel auch die Leute von Uhud. Die Leute von Uhud, als sie, die Shuhada von Uhud, als sie, oder von Badr und so weiter, Barakallahu fikum, sie wurden dort begraben, wo sie gefallen sind. Und das ist die richtige Regel. Aber wenn man keine Möglichkeit hat, das bedeutet, du hast keine Möglichkeit, die Leute hier zu begraben, oder das ist dir sehr teuer. Angenommen, man sagt dir, wenn du in deiner Stadt, es gibt dort ein muslimisches Grabfeld, und wenn du in der Stadt von den begraben willst, dann kostet 5.000 Euro. Aber wenn du überführen willst, dann kostet das 2.000 Euro. Denn eine Überführung ist besser in diesem Zusammenhang. Aber Barakallahu fikum, die Sache ist so, wenn man hier die Möglichkeit hat, dann sollte man hier begraben lassen und nicht in einem anderen Land. Wallahu ta'ala ala alam. Aber wenn du keine Möglichkeit hast, dann Überführung kommt in Frage. Wallahu ta'ala ala wa alam. Was es hier später macht. Okay, das kannst du ein Grab, zu ein ganzes Grab zu transportieren. Das wird die Rechte von einem Verstorbenen. Das ist unter einer Bedingung machbar. Wenn zum Beispiel das Grabfeld, wo der Verstorbene gestorben ist, Barakallahu fikum, sozusagen aufgehoben wird, oder man macht was anderes, oder man will dort Kuffar begraben, dann kann man in diesem Zusammenhang. Das ist nur unter Notwendigkeit hier zu betrachten. Darf man in Deutschland beerdigt werden, dann hier ist mit Sarg. Und nach einigen Jahren wird man rausgeholt und darf man eine Versicherung abschließen, damit man nach dem Tod zum Heimatort geflogen wird? Ja, diese Frage, denke ich, habe ich beantwortet vorhin. Mit Sarg darf man auch bestatten. Es gibt kein Verbot, dass man keinen Sarg benutzen darf. Man kann das machen, und wenn das hier notwendig ist. Aber das stimmt nicht, dass nach ein paar Jahren die Verstorbenen rausgeholt werden. Es gibt, barakallahu fikum, verschiedene Arten von Gräbern hier in Deutschland, und man muss nicht sozusagen rausgeholt werden. Die Muslime sollten das so machen, dass sie die Grabscheine von den anderen haben, und dann können sie ein auf dem anderen bestatten, und so haben sie anstatt 30, 40 Jahre, dann haben sie 80 Jahre, und bis dahin, Allahu alam, was passiert. Aber natürlich, barakallahu fikum, wenn man unter Muslimin lebt, ist besser für einen Muslim zu leben. Diese Versicherungen, die man abschließt, um einen Transport für die Leiche oder Überführung zu machen, diese, barakallahu fikum, ist unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Erstmal, das darf nicht von der Bank sein. Zweitens, das darf nicht sozusagen in ein Projekt fließen, was mit Zinsen und mit anderen verbunden ist. Drittens, das muss sozusagen islamisch richtig gemacht sein, dass man zum Beispiel sagt, was passiert mit dem Geld, was du gibst, und wenn du nicht gestorben, du zahlst zum Beispiel im Jahr 50 Euro. Okay, was passiert mit diesen 50 Euro nach dem Jahr, wenn du nicht gestorben bist? Du zahlst noch 1,50. Was macht man? Sagt man, okay, das machen wir damit zum Beispiel ein Projekt, und wir helfen Kinder und sowas. Oder wir machen ein Projekt, damit wir Friedhof kaufen und sowas. Wenn du dich damit zufrieden gibst und du bist damit einverstanden, dann ist es okay. Aber diese Banken und so weiter sollte man meiden eigentlich. Heute nach der Arbeit hat mein Onkel, mein Arbeitgeber, dein Onkel ist dein Arbeitgeber, okay, mir per Telefon gesagt, ich soll mir 20 Euro nehmen, Gehalt. Ich habe mir nur 18 genommen, weil ich sonst viel wechseln musste. Dann hat er wieder gefragt, ob ich 20 genommen habe. Dann habe ich einfach ja gesagt. Ist das wie eine Lüge? Schon. Ja, du hättest gesagt, ja, ich habe genug genommen, oder du hättest gesagt, ich habe 18 genommen, aber du, ich meine, warum sagst du, ja? Du hättest ihm gesagt, ja, das war viel Wechsel und ich habe nur 18 genommen, das ist kein Problem. Ich meine, ich verstehe das nicht, warum man diese Komplexe hat. Wann sollte man die Dua im Istikhara-Gebet am besten sagen, vorlesen von Teslim oder danach? Beides ist okay. Vor dem Assalamu alaikum oder danach, sofort. Bezüglich dieser Koscher von den Juden und sowas, das ist Joghurt, Brot und Eiscreme, sowieso Monodiglyceride, die sind erlaubt. Monodiglyceride sind erlaubt. Gelatine, wenn das von Tieren, die geschlachtet worden sind, ist, dann kann man nehmen, kein Problem. Ja, das, wo ist das Problem da? Inwieweit darf man die Aura der Leiche bei der Waschung sehen. Du darfst die Aura der Leiche nicht sehen. Bei den Männern musst du den Mann von Bauchnabel bis Knien bedecken. Und bei Frau den ganzen Körper außer die Wudu-Stelle. Und dann, das wird, die Frau wird erstmal entblößt und dann tut man ein großes Tuch drauf. Und dann wird sie entblößt und dann wäscht man. Und da kann man nur die Stellen von Wudu sehen. Und wenn das zu Ende ist, dann kommt sie im Wickeltuch. Und da braucht man nicht zu sehen. Bei dem Mann auch ist das gleiche. Wie, nicht jede Zusatzfrage beantworte ich. Barakallahu fikum. Darf man mit dem Finger auf ein Grab zeigen, da in einigen Ländern Leute meinen, man darf es nicht. Du darfst mit 5 Fingern auch auf ein Grab zeigen. Das ist kein Problem.